Sektion 1 von Gedichtsammlung 1 von Friederike Kempner. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Vöglein. Vöglein, Vöglein mit den Schwingen, mit den Äuglein schwarz und klein. Lass uns miteinander singen, lass uns liebe Freunde sein. Vöglein hüpfte auf den Bäumen, endlich es mit Sang begann. Du kannst nur von Freiheit träumen, dich seh ich als Fremdling an. Mensch, auch du hast deine Schwingen, Äuglein klar und hell und rein. Könntest Freiheit dir erringen, dann erst lass uns Freunde sein. Ende von Das Vöglein. Der Invalide von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org von Algy Pug, Perth, Western Australia. Ein alter Mann mit grauen Haaren, tiefbraun von Hand und Angesicht, aus dem, so stark die Glieder waren, hohnfrei ein stilles Lächeln spricht. Mit blauen Augen, sanft, voll Leben, wie manche friedlich deutsche Strom, und wie die Heiligen sie erheben im stolzen Vatikan zu Rom. Es spielt an offenem Markt die Leier, der arme, alte Invalid, von trüben Zeiten, alte, neue, singt dazu ein hübsches Lied. Öd und verlassen, nah ich dem Grab, spielet die Lüfte sanft mich hinab. Vieles erlitten, kämpfend erstrebt, für Deutschland gestritten, für Deutschland gelebt. Und eifrig geliebet, Menschen und Gott, Menschen sie blieben, fern in der Not. Öd und verlassen, nah ich dem Grab, spielet ihr Lüfte sanft mich hinab. Viel Leute gehen an ihm vorüber, die meisten sehen gar nicht auf. Sein sanfter Blick wird trüb und trübe, doch spielt immer wacker auf. Der Abend naht, die Sonne sinket, der alte packt die Leier ein, im Auge eine Träne blinket, seufzt, man soll zufrieden sein. Ich dachte heute nicht zu fasten und hofft auf frisches Lagerstroh. Komm, alte liebe Leierkasten, man hofft, doch wird's nicht immer so. Es waren freilich kühne Pläne, doch niemand hat mich angeschaut. Man sollt nur nicht mehr solche Töne, was fang ich an in meiner Not? Und, spricht stockend und verlegen, ich weiß nicht, red ich jemand an? Es ist an mir nicht viel gelegen, doch ganz man nicht verhungern kann. Herr, fleht endlich einen Reichen? Sie borgen wohl 8 Pfennig mehr? Mein Freund, man borgt nicht euresgleichen, und Betteln geben selten wir. Als Bettler war ich nicht geboren, ein Bettler wird man erst alsdann, lehrt sanft der Greis den tauben Ohren, wenn man sich nicht mehr helfen kann. Ein Knabe sieht die Straß herunter, mit Rosenbüscheln zum Verkauf, der kleine Proletarier. Munter, horcht bei des alten Stimme auf. Herr, spricht Knabe, sehr verlegen, ich hab den Greis zwar nie gekannt, doch, wenn Sie einen Argwohn hegen, so bleib ich Ihnen gern zum Pfand. Der arme Mann, fleht mit Beben, spielt den ganzen Tag schon hier, und kann die Arme kaum mehr heben, etwas verdient schon dafür. Erbarmen Sie sich seines Lebens, bringt das Geld schon morgen her, so fleht Knabe, ach, vergebens, der harte Reike hört nichts mehr. Hört, spricht zum Invalid der Knabe, ich bind ein Sträuchchen für euch los. Es ist freilich eine kleine Gabe, doch dieselein besitzt ich bloß. Es wankt der Greis in seine Wohnung, wirft matt sich auf das faule Stroh. Ach, seufzt er bitter, ohne Schonung behandelt man den Armen so. Die Nacht ging langsam ihm vorüber, es auf dem kalten Boden graut, da leuchtet wunderbar herüber ein herrlich lichtes Morgenrot. Die Leier lag zu seinen Füßen und dicht das Sträuchchen rosenrot, der schöne Kopf aus groben Kissen, der brave Invalid war tot. Ende von Der Invalide. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org, von Algy Pugh, Perth, Western Australia. Tiefe Nacht und lange Schatten, über Land und über Meer, auf Europas sumpfigen Matten, tanzt das Irrlicht hin und her. Kohlen gluten auf dem Herde, gluten in des Menschen Herz, der mit gleichgültige Gebärde schmiedet seine Ketten Erz. Finstre Nacht und lange Schatten, Tränen und Blut auf jedem Steg, auf Europas grünen Matten geht die Schlange ihren Weg. Und es steigen aus den Tiefen mit dem greisen Haupt und Haar Ungeheuer, die sonst schliefen, lautlos naht die Schreckenschar. Flammen sichen, Ströme brausen, tritt aus deinem Ufer aus, Meer, verwüste und mit Grausen, unsere Erde, grünes Haus. Ende des Gedichtes. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Am Scheidewege von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org. Weicher wurden meine Seiten, ernster ward mein Blick, sprich, wie soll ich dich mir deuten, rätselhaft Geschick. Bessere Gefühle ringen sich in meiner Brust, besserem wird schwer gelingen, schadenfrohe Lust. Nicht mehr grad wie Pol zum Pole, fass ich's im Begriff, von dem Scheitel bis zur Sohle gleicht's unsicherem Schiff. Aus dem positiven Grunde ward ein Frührotschein, Traum und Urteil kaum dem Munde, könnt irrig sein. Als da leuchteten die Sterne, hold und Glückesschein, fand ich in der weitsten Ferne jeden Punkt allein. Wie mit Seherblick begabet, traf ich alles recht, ob ihr falsches Böses gabet, kannt es gleich für schlecht. Helle Sterne untergingen, dunkel mich umgibt, Wolken lagen auf den Dingen, kenn's nicht, was mich liebt. Kann es schwer nur unterscheiden, was da falsch, was echt, in der Finsternis der Leiden wird das Auge schlecht. Kehret wieder, goldne Sterne, holden Glückesschein, dass ich finde in der Ferne jeden Punkt allein. Ende von Am Scheidewege. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das Mädchen an der Donau von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org. Frischer strahlt im Morgenglanze unsere junge Erde noch, und das Mädchen pflückt zum Kranze, klettert auf die Berge hoch. Schön ist's auf der Berge Rücken, schön im schattigen Talesgrund, es lächelt voll Entzücken, still des Mädchens kleiner Mund. Auf der Höhe stehen noch Reben, von der Traubenzahl gebückt, und ein Körbchen dicht daneben, dem das Mädchen näher rückt. Schnell sie's fasst und stecket denkend von den Bären in den Mund, und das kleine Köpfchen senkend, blickt sie abwärts in den Grund. Bricht noch saftige Trauben viele, vollgepflückt von's Körbchen steht, doch sie ist noch nicht am Ziele, still und rasch sie weitergeht. Zu dem Strome, der hinunter in die weite Ebene eilt, unser Mädchen rasch und munter, gern beim wilden Strom verweilt. Heller strahlen ihre Blicke, fröhlich färbt die Wange sich, und auf einige Augenblicke setzt das wilde Mädchen sich. Steht hinunter in die Welle, steht hinunter in die Flut, in den Augen spiegelhelle eine schöne Träne ruht. Ende von Das Mädchen an der Donau. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gegen die Einzelhaft von Friederike Kempner. Aufgenommen für LibriVox.org. Allein, allein, doch nicht auf freier Erde. In einer Zelle engem Raum allein, Dämonen steigen auf im düstren Schrein, als Ton ein Schrei, als Bild wahnsinnige Gebärde. Nacht, Tag, nichts, nichts, die Zeit, sie stehet stille, das Herz steht gleichfalls still, im Innern bebt's. Von außen Eis und Tod, im Innern lebt's, im Innern kocht und bäumet sich des Menschen Wille. Des Menschen Wille, groß und furienähnlich, kleinmütig, schwach, Barmherzigkeit, ich fleh, werft mich hinab in schäumend wilde See, nach raschem Tod, nicht nach lebendgem Grab begehr ich sehnlich. Vom schroffen Fels stoßt mich mit Menschenhand hinunter, lasst mich dabei ein einzig Menschenanlitz sehen, er tötet nicht den Blick, die Sonne bleibt am Himmel stehen, die Sinne, die gemordet, gehen für immer unter. Ende von Gegen die Einzelhaft von Friederike Kempner. Fanatismus und Geld von Friederike Kempner. Aufgenommen für LibriVox.org. Auf der Kette wohlverschlungener Berge stehen zwei Gnomen, stolz und mächtig, groß. Tausend Riesen knien vor jedem Zwerge, ihre Arme müßig bei dem eignen los. Nur wenn jene Gnomen es gebieten, eilt die Arbeit, daß die Funken sprühten. Jedem Zwerg ist untertan die Erde, krüppelhaft gestaltet sich die Welt. Riesen wurden eine staub'ge Herde vor dem Fanatismus und dem Geld. Geist'gen Arme schüttelt eure Kette, und die Gnomen gleichen Brandesstätte. Ende von Fanatismus und Geld von Friederike Kempner. Der Misanthrop von Friederike Kempner. Aufgenommen für LibriVox.org. O Einsamkeit, du stilles Land, der Träume und des Friedens, du, die Dankbarkeit mich dir verband, dir dank ich meine süße Ruh. Du gabst mir wieder alles das, was ich verloren hielt, die Liebe, die ich schon als Hass in meiner Brust gefühlt. All das, was Edles ich geglaubt, dir dank ich's nun allein, den Glauben mir nun keiner raubt, denn einsam will ich sein. Wer weiß, ob nicht in jeder Welt ein Geist wird einsam sein, ob jedem Geist nicht eine Welt beschieden auch wird sein. Es lebe stille Einsamkeit, du gabst mir süße Ruh, ich weihe mich der Dankbarkeit, mein einziger Freund seist du. Ende von Der Misanthrop von Friederike Kempner. Das scheintote Kind Nocturno von Friederike Kempner. Aufgenommen für LibriVox.org. Stürmisch finstre Nacht, Kind im Grab erwacht, seine schwache Kraft jäh zusammenrafft. Machet auf, geschwind, ruft das arme Kind, sieht sich ängstlich um, finster ist's und stumm. Überall ist's zu, Mutter, wo bist du? Stoßet aus den Schrei, horchet still dabei. Und in seiner Qual klopft es noch einmal, sieht sich grausend um, finster ist's und stumm. Streckt die Ärmlein aus, hämmert schnell drauf los, ruft entsetzt und laut, hört, ich bin nicht tot. Lehnt sein Haupt am Arm, daß sich Gott erbarm, lebt man ewig so, und wo stirbt man, wo? Ach, man hört mich nicht, Gott, ach, nur ein Licht, sieht sich nochmals um, finster bleibt's und stumm. Stier und starr es tappt, und am Sarg es klappt, horch, da strömt sein Blut durch des Nagels Hut. Aus dem warmen Quell sprudelt's rasend schnell, endlich stirbt das Kind, froh die Engel sind. Stürmisch ist die Nacht, Blätter rauschen sacht. Niemand sah sich um, finster blieb's und stumm. Ende von Das scheintote Kind, Nocturno, von Friederike Kempner. Gegen die Vivisektion, von Friederike Kempner. Aufgenommen für LibriVox.org. Ein unbekanntes Band der Seele kettet den Menschen an das arme Tier. Das Tier hat seinen Willen, ergo Seele, wenn auch ne kleinere als wir. Ein Mensch, missbrauchend die Gewalt und Stärke, ein lebend Herz zerreißend, wie? Wer gleicht denn hier dem wilden Tiere? Ist es der Mensch? Ist es das Vieh? Ende von Gegen die Vivisektion von Friederike Kempner. Atheismus von Friederike Kempner. Aufgenommen für LibriVox.org. Es gleitet das Schiff durch pechschwarze Klippen, schon gähnt es der bannende Abgrund an. O, wollte die Mannschaft den Himmel erblicken, der Himmel allein sie erretten kann. Nichts andres kann retten, sonst hüllen die Sterne euch weinend das Haupt und strahlen euch nicht, und Wetterwolken bedecken am Tage der heitern Sonne weitreichendes Licht. Auch außer dem Meere im eigenen Herzen beginne der Kampf um das Ja und das Nein, um Höhe und Tiefe, um Helle und Dunkel, um Höheres oder Niederes Sein. Um Leben für immer, um Sterben für immer, um ewigen Unsinn und ewigen Zweck, verlöscht nicht das Licht bei der finsteren Brandung, das Schiff unserer armen Menschheit ist leck. Ende von Atheismus von Friederike Kempner. Schwarze Wolken, graue Wolken von Friederike Kempner. Aufgenommen für LibriVox.org. Schwarze Wolken, grau der Kummer, schwarz der Kampf. Sieh, dort unter grünen Bäumen steigt herauf ein weißer Dampf. Blauer Himmel, goldene Sterne, güt'ger Allmacht, Zauberlicht, strahlend, wachend in der Ferne, Herr und Gott, verlass mich nicht. Ende von Schwarze Wolken, graue Wolken von Friederike Kempner. Abdelkaders Traum von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org. Wolkenloses, himmlisches Gewölbe, unter mächt'gen Palmen purpurzelt, eine Reiterkarawane hält, auf dem Boden Wüstensand, der gelbe. Krachend, unterirdisches Gewölbe, 1500 Leichen tief entstellt, jede Leiche war ein wackerer Held, speit die Flamme rasselnd aus, die gelbe. Solch ein Traumbild Abdelkader grüßte, trunken er der Heimat Bodenküste. Allah, Allah, ruft er, meine Wüste. Pellissier, dein fürchterlicher Brand, plötzlich sich der Held im Traum ermannt, seine Blicke trafen Kerkerswand. Ende von Abdelkaders Traum. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Antibrüderlichkeit von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org. Sterne, könnt ihr freundlich glänzen, wenn das Unerhörteste geschehen? Könnt ihr gleichgültig herniedersehen, wenn das Böse sie begrenzen? Wenn ein Funken in euch sprühet, Sterne lodert auf in hellen Flammen, nur mit Flammen könnet ihr verdammen, was auf Erden hier geschiehet. Und du Erde, stille Kalte, birgst in Tiefen du nicht Feuerschlünde? Hast du keine für die ärgste Sünde? Rüttel dich, du kräft'ge Alte, speise aus mit einem Zuge. Unterwelt und heil'ges Himmelsfeuer, schlag zusammen über Ungeheuer, und Geheuer wird's im Fluge. Ende von Antibrüderlichkeit. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Natur und Mensch von Friederike Kempner. aufgenommen für LibriVox.org. Es blinken die Sterne hinab auf das Moos. Es regt sich das Blättlein im Moose, im Schatten der Palme dort riesengroß, dort wächst eine purpurne Rose. O Blättlein mein, so frisch und so klein, o duftiges purpurnes Röselein. Es blinken die Sterne hinab auf das Moos, es hüpfet ein Vöglein im Moose, im Schatten der Palme dort riesengroß, erblüht die Wundermimose. O Röslein mein, Mimöslein mein, und lustiges, hüpfendes Vögelein! Es blinken die Sterne hinab auf das Moos, es birgt sein Gesicht sich im Moose, ein weinend Gesicht und riesengroß die Träne all überall große, und Träne und Blut bis zum Himmel reicht, und alle die Schönheit verschwindet, erbleicht. Ende von Natur und Mensch. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Kontrast von Friederike Kempner. Aufgenommen für LibriVox.org von Bettine. Im feinen, weißen Spitzenkleide, im blonden Haar Kamelienkranz, steht heut Madame, ne Augenweide, macht Toilette beim Kerzenglanz. Vier Hände sind bemüht zu schmücken, ihr selig lächelnd Angesicht, ihr dies und jenes recht zu rücken, und auch die ihrgen ruhen nicht. Sie geht zum Ball, und dreist ich sage, die Frau ist reizend, wunderschön, dass sie gefällt ist, keine Frage, das muß ihr selbst der Neid gestehen. Wenn auch nicht eingehüllt in Flimmer, so spielt doch ganz dieselbe Szene ihr Herr Gemahl im Nebenzimmer, der freilich etwas minder schön. Sehr fein ist seine Toilette, es glänzt der Ring an seiner Hand, er putzt die goldene Lorgnette, setzt eine Zigarette in Brand. Er ist schon fertig, spricht mit Würde, der Wagen steht für uns bereit, du bist sehr schön, genug der Zierde, mein Kind, es ist die höchste Zeit. »Wie glücklich bin ich«, ruft sie leise. »Auch ich«, sagt lauter ihr Gemahl, »es macht mich deine Art und Weise sehr stolz auf meine gute Wahl.« »Komm«, sagt er, froh an Pharao denkend, »dir alles, alles herrlich steht.« Und seinen Kopf bedenklich senkend, »wir kommen wahrlich heut zu spät.« Nur noch das Halsband von Demanten, nur noch die Brosche mit dem Opal, das Taschentuch mit den Brabanten, den Blütenstrauß und dann den Schal. Zu Ende ist die Toilette, in Wahrheit ein possierlich Bild. Solch Torheitseifer um die Wette stets aus beschränktem Geiste quillt. So jung, so schön, so voller Freuden, so voller Anmut und so reich, so eilen nun zum Ball die beiden, an Eleganz sich selber gleich. Die reichen Menschenkindchen träumen in dem Moment von Unglück nicht, da sie scheu die Rosse bäumen vor eines Mannes Angesicht. Ein armer Mann, die Stirn voll Falten, mit stierem Auge, hohler Wang, mit Lippen dünnen, bleichen, kalten, die schon vertrocknet schienen, lang. Er stand an jener heitren Schwelle, verhungert und erstarret fast. Der Mond beschien an jener Stelle das Elend unter seiner Last. »Ich fleh«, spricht er, »um ein Almosen«, und küßt der schönen Frau die Hand. Sein schwacher Kuss zerdrückt die Rosen, die an des teuren Handschuhs rand. »Mein Freund«, sagt sie mit kalten Mienen, erzürnt durch diese Freveltat, »ich habe keine Zeit zu Ihnen, ob Robert etwa Kleingeld hat?« Ihr Mann zieht nun den vollen Beutel. Wie herrlich glänzt darin das Gold, doch all sein Suchen war nur eitel, denn wen'ges war's, was er gewollt. »Halt, halt, gib etwas jenem Armen«, so herrscht der Herr den Kutscher an. Des letzteren Blick fällt voll Erbarmen und Grauen auf den armen Mann. Er greift hinein in seine Taschen, vier Groschenstücke sind darin. Schnell sucht er alle zu erhaschen und wirft sie rasch dem Armen hin. »Hier, Bruder, sind vier Groschenstücke, es ist alles, was ich geben kann. Und«, sagt er sanft mit feuchtem Blicke, »frag manchmal dort im Giebel an.« Jetzt rollte fort der rasche Wagen, der Kutscher wischt ein Aug sich ab, Er denkt an all die großen Fragen, die solch Kontrast zu lösen gab. Ende von Der Kontrast. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Nur allein kann ich erstarken. Von Friederike Kempner. Aufgenommen für LibriVox.org von Bettine. Nur allein kann ich erstarken, nur allein sprießt mir die Kraft, trete ich in des Kampfes Marken mit des Mutes Eigenschaft. Sag ich los mich jenem Jammer, jenem tiefen Seelenweh, gürte meine Lenden strammer und gepanzert fest ich steh. Fest wie eine Memnonsäule, unter mir den Staub der Welt, ob mein Blick auch drauf verweile, es ist der Blick von einem Held. Fest wie eine Memnonsäule, schwarzer Marmor ist mein Kleid, doch nicht müßig ich verweile in der wüsten Einsamkeit, pflegend nicht wie jener König von Ägypten feiger Ruh, der ist gar nichts oder wenig, der dem Bösen siehe zu. In die Enge, ins Gedränge stürz ich mich mit lautem Klang, singe vor der ganzen Menge ew'ger Wahrheit großen Sang. Ende von Nur allein kann ich erstarken. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Tröstend senkt die Poesie von Friederike Kempner. Aufgenommen für LibriVox.org von Bettine. Tröstend senkt die Poesie sich auf meine Seele, ihren Schleier hebet sie, wenn ich's euch erzähle. Goldne Leier, bleibe mein, häng dich um die Seele, deine Töne klar und rein, liebend ich sie stehle. Ende von Tröstend senkt die Poesie. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Immergrün von Friederike Kempner. Aufgenommen für LibriVox.org. Immergrün trotz Zeit und Wetter, Pflänzchen, zart und fest und schön, smaragdfarben deine Blätter, könnte es bei den schönsten stehen. Denn der freiste von allen, dessen Blick man nie bestach, Rousseau fand an dir Gefallen, war gerührt, wenn er dich brach. Wenn er deinen zarten Stängel selten froh in Händen nahm, zagend, forschend, suchend Mängel, und zum Forschen keiner kam. Pflänzchen, liebst es mir von allen, ewig bleibst du teuer mir, Rousseau konntest du gefallen, Dank für seine Freuden dir. Ende von Immergrün. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Wirklichkeit von Friederike Kempner. Aufgenommen für LibriVox.org. Grüne Matten, Staub und Asche, Menschenauge, schön und groß, ist es wahr, dass solchem Glanze drohet der Vernichtung los. O, verwesen und vernichten, doch Vernichtung ist es nicht, nur verpuppen wie die Raupe soll der Mensch sein Angesicht. Sag, was ist dir, süßes Kindchen, was widert dich jetzt an? Macht's die Ähnlichkeit der Raupe, dass dir geht ein Ekel an? Süßes Kindchen, Menschenräubchen, mach kein bitterbös Gesicht und verbittere drum das Leben deinen Mitraupen nicht. Ende von Wirklichkeit. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Motto von Friederike Kempner. Aufgenommen für LibriVox.org. Sei ein Mensch, hab ein Herz unter Millionen. Wie ein Fels, wie ein Stern, stehe fest, leuchte fern, setz die Welt in Staunen. Sei ein Mensch, hab ein Herz für die Millionen. Wenn's der Tor auch Wahnsinn nennt, weil er keine Weisheit kennt, kannst du drüber staunen? Sei ein Geist, schür die Glut unter Millionen. Selber heiß, selber glüh, fürchte nie, raste nie, setz die Kraft in Staunen. Sei ein Geist, schür die Glut unter Millionen. Lass auf Erden eine Spur, ahne sie und lächle nur, es gibt sichere Kronen. Sei ein Geist, schür die Glut unter Millionen. Wie am Himmel steht ein Stern, wirke lächelnd, scheide gern, alles wird sich lohnen. Ende von Motto. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Polterabend von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org von Algie Pug, Perth, Western Australia. Herab von seiner stolzen Weste lehnt sich ein Rittersmann. Tief unten aus dem Felsengrunde schwingt's lautlos sich hinan. Schwarzbraune Locken auf dem Nacken, rotsamtnes Prachtgewand, den Erznenpanzer um die Hüfte, das Visier in der Hand. So lehnt er an dem Erkenfenster im hochzeitlichen Schmuck. Was stierst du, Ritter, in die Tiefe, das ehrlich zeigt nur Trug? Ruht Laure nicht im stillen Grabe? Kein Schatten kehrt zurück. Vergiss die Schuld, zum Hochzeitmahle ruft heut dein froh Geschick. Ha, immer stirrt er noch herunter den scharfen Blick hinab. Das Irrlicht steht an jener Stelle, wo sie den Tod sich gab. Sein Grund ist leer, o weh, der Schrecken. Was sinkt dort am Gestein? Was schwingt sich hoch vom Fels zu Felsen im weißen Heilgenschein? Noch grauet nicht dein Hochzeitmorgen, noch schaust du nicht dein Glück. O, harte Ritter, schau, lieb Laure, ihr Schatten kehrt zurück. Den stolzen Ritter fasst ein Grausen, als er das Lied gehört. Von Geisterarmen fortgerissen, er in den Abgrund fährt. Hoch da, ein namenloses Poltern im felsigten Gestein, als wenn auf einmal tausend Donner ins Burgtor schlügen ein. Drum soll am Abend vor der Hochzeit ein Polterabend sein, denn, heißt es, wo viel Licht und Freude, wagt sich kein Geist hinein. Ende von der Polterabend. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Drei Schlagworte von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org, von Algie Pug, Perth, Western Australia. Wie heißt das Wort, das in der halben Welt man gleichbedeutend mit dem Gelde hält, doch mit dem Geld, das stets im Säckel bleibt und schon von selbst die besten Zinsen treibt? Es heißt die teure Bourgeoisie. Wie heißt das Wort, das in der halben Welt man gleichbedeutend mit dem Elend hält, doch mit dem Elend, das mit wackrem Mut die schwere, große Arbeit tut? Es heißet Proletarier. Wie heißt das Wort, das in der halben Welt man gleichbedeutend mit Utopien hält, das mit Utopien ähnlich Morgenlicht, das hell und warm zu jedem Herzen spricht? Es ist mein Ideal, das große Wort, es heißt Sozial. Ende von drei Schlagworte. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Tscherkessen von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org, von Algie Pug, Perth, Western Australia. Sie, drei Reiter, glänzend, prächtig, wie sie nur im Traume, scharlachrot aus schwarzen Rossen und mit goldenem Saume. Schwarz und golden, herrig flimmert's, wie sie blitzschnell eilen, Funkenstäuben gleich Raketen und es schwinden Meilen. Purpurfedem auf Baretten, Dolche an den Seiten, schienen sie die schnelle Runde um die Welt zu reiten. Und die Rosse, wie arabisch, ihre Blicke leuchten, wie die glänzend schwarzen Haare helle Tropfen feuchten. Dreimal kam die Nacht gezogen, dreimal sah man's Tagen, und noch immer Rosses Hufe samt den Herzenschlagen. Zweimal kam die Nacht gezogen, dreimal sah man's Tagen, und es konnten Feuerkugeln sie noch nicht erjagen. Nächtlich sie im Mondenscheine die drei Reiter knien, Bruch und Wasser hinter ihnen eine Linie ziehen. In den Grenzort auf dem Berge steht des Marktes Menge, und Bewunderung, Staunen, Rührung wechseln im Gedränge. Seht ihr die Tscherkessen, Herrgott, wie die reiten, Feuer sprühen ihre Blicke hin nach allen Seiten. Sie entflohen aus tiefem Reußen, Heldenmut im Blute, so tönt's in des Volks Geflüste, wie denn auch zumute. Vor der preußischen Brathausschwelle steht die Behörde, und die Reiter, heiß und glänzend, ruhen auf der Erde. Ihre Seichen, ihre Mienen, Blicke, freudetrunken, streicheln sie die prächtigen Rosse, wie im Traum versunken. Ihre Seichen, ihre Mienen, ihre dunklen Worte, sie enträtselt halb ein Dolmetsch, tief gerührt am Orte. Wir Tscherkassien freier Söhne in der Sklavenferne hörten ruhmend eure Freiheit, dienten Freien gerne. Durch des höchsten Gottes Fügung nun auf freier Erde flehen wir zum freien Preußen, das uns Hilfe werde. Dreimal 24 Stunden ohne Rast geflohen, bietet wir uns unsere Schwerter euch an voll Vertrauen. Dreimal 24 Stunden ohne Rast geritten, wir um edle große deutsche Gastlichkeit nun bitten. Also klangen ihre Worte, und mit starrem Munde Silfer nahm des Ortes Vorstand diese seltene Kunde. Selbe Nacht noch sie, pechfinster, trotz des Vollmonds Lichte, lautlos durch die tiefe Stille lauschet die Geschichte. Hoch zwei preußische Schwadronen, die Tscherkessen mitten, ziehen auf dem dunklen Boden hin mit festen Schritten. Wieder sieht man durch die Gegend Rosseshufe sprühen, Brück und Wasser diesmal ihnen vorn die Grenze ziehen. Hoch, da öffnet sich der Schlagbaum, und am Brückenkopfe nichen durch die hohle Öffnung Russen mit dem Kopfe. Dumpf Gemurmel vom Kartelle, Freundschaft, Ungeschwächte, und man liefert unsere Helden an Kosakenknechte. Düster graut der vierte Morgen, einzeln leuchten Sterne, Russen bilden einen Haukreis, Wetter leuchten ferne. Düster flimmern die Laternen, Donner westwärts grollen, von der Helden Haupt gebügtem große Tränen rollen. Niederknien alle drei, und vom Regimente dreimal tönt die rusche Salve, daß die Erde dröhnte. Ende von Die Tscherkessen. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Holdes Blümlein, du willst nützen. Von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org. Holdes Blümlein, du willst nützen, auf der weiten grünen Au. Sieh, die Sonne scheint so golden, und der Himmel, er ist blau. Hohe Pläne, kühne Pläne, werden dir das Blut erhitzen. Holdes Blümlein, um dich schau, Pläne werden meistens grau. Röselein sich tiefer bückte, was das kleine Herz entzückte. Kalter Zweifel will's ihm rauben. An das Schöne will ich glauben, sprach es, ob auch Blättlein sich entlauben. Und dem Röslein alles glückte. Ende von Holdes Blümlein, du willst nützen. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Tage kommen und entschwinden von Friederike Kempner. Aufgenommen für LibriVox.org von Bettine. Tage kommen und entschwinden, Jahre kommen und vergehen, und kein Mensch kann es ergründen, dieses Kommen, dieses Gehen. Gott nur kann das Rätsel wissen, logisch lasst uns ihm vertrauen, fest auf seine Hilfe bauen, froh den Tag, das Jahr begrüßen. Und an jeder Tag erbringe uns die allerbesten Dinge, Mut und Kraft und Sonnenschein, was wir taten mag gedeihen, was wir wünschen, bald gelinge uns und allen welche rein. Ende von Tage kommen und entschwinden. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Diplomatie im Alltagsleben wird die Menschheit nicht erheben. Aufgenommen für LibriVox.org von Bettine. Diplomatie im Alltagsleben wird die Menschheit nicht erheben. Höret, was das Neueste ist, ob man trinket oder isst, ob man gehet oder stehet, ob im Wagen auf dem Ritt die Spekulation geht mit, und ein jeder denkt daran, ob er sich was nützen kann. Also übt man den Verstand und wird Selbstsucht Spekulant. Das ist Wahrheit urgemein. Schämt euch doch, ein Mensch zu sein. Ende von Diplomatie im Alltagsleben wird die Menschheit nicht erheben. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Sonett von Friederike Kempner. Aufgenommen für LibriVox.org von Bettine. Sonett. In Waffen steht die Welt, um Länder und um Geld, aus Friedensliebe zwar, so heißt es immer da. Nur eines ruhig bleibt und ew'ge Blüten treibt im Reich der Poesie, da streitet man sich nie. In reinem Element man keine Feindschaft kennt, die Mensch vom Menschen trennt. Ob nahe oder weit, man leidet mit Leid, für jetzt und alle Zeit. Ende von Sonett. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ein anständiger Mensch nennt sich. Von Friederike Kempner. Aufgenommen für LibriVox.org von Bettine. Dumme Jungen, Pamphletisten, schlechte Juden, schlechte Christen legten Dynamit und Gift, keins von beidem je mich trifft. Anonyme Flüche blitzen, zünden, treffen und erhitzen nur den Fluchenden allein. Armer Flucher, urgemein, zischest giftig obendrein, hassest alles das, was rein, mußt entsetzlich elend sein. Feige Memme, geh zur Ruh, rufe dir die Erde zu, anonymer Bube du. Ende von Ein anständiger Mensch nennt sich. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Auf und nieder steigt die Welle. Von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org. Auf und nieder steigt die Welle, auf und nieder steigt die Nacht, und der Sterne Glanz und Pracht wechseln mit des Tages Helle. Ewiger Wechsel, Nacht und Helle. Grüne Matten, dunkler Schacht. Sprich, was siehst du auf der Wacht, steigend auf die festen Welle? Moder, Moder aus den Grüften, Blumendüfte in den Lüften, manchen Geist, ach schwer geprüften. Eine Welt, die alles preist, was da Glanz und Schimmer heißt, und das Böse vorwärts reißt. Ende von Auf und nieder steigt die Welle. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Roswithas Bild von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org von Asterix. In stille Klosterzelle saß ein ernstes Frauenbild und eifrig schrieb und dacht und las Roswitha sanft und mild. Ein hellenes Gewand bis an den Hals sie trägt. Ein großes Tuch von Pergament ist vor ihr aufgelegt. Ende von Roswithas Bild. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Fernweh von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org von Asterix. Goldene Sonne, mit den Strahlen komm und nimm mich an dein Herz, und von deinem Licht getragen, steige mit mir himmelwärts. Zeige mir dort deine Wesen, deinen großen Wunderraum, und damit ich's nicht verrate, lass mich's schauen wie im Traum. Oder nimm mich in die Höhe, nur 1000 Meilen fern, dass ich ihn von dort aus sehe, unseren kleinen Erdenstern. Ende von Fernweh. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Waldvöglein von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org, von Algy Pug, Perth, Western Australia. Waldvöglein zwischet im Walde allein, werden wir niemals gleichgestellt sein jenen, die wir durch Lieder erfreuen und von all ihren Sorgen zerstreuen? Horch, aus Gebüsch und Blütenflor tönet hervor ein lustiger Chor. Meinest du etwa das Menschengeschlecht ewig unmenschlich und ungerecht? Ach, nicht unsere Lieder bei Tag und Nacht, ach, nicht unsere Schönheit und Farbenpracht. Keinerlei bricht seinen Übermut, lechzen immer nach Fleisch und nach Blut. Waldvöglein sittet, leise es weint, Abendsonne es golden bescheint. Plötzlich ruft es, Menschengeschlecht, jedes Geschöpf hat des Lebens Recht. Ende von Waldvöglein. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Napoleon der Dritte von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org, von Algy Pug, Perth, Western Australia. Fremdling, kommst du um mich zu höhnen? Nein, ich weih dir einige Tränen, deine Größe schwer verkannt im eigenen Land. Hat es Russlands Macht gebrochen? Hat es Frieden dir versprochen? Nicht mehr Ruhm befleckt mit Blut, trachtet es nach höherem Gut. Napoleonische Ideen sollten endlich jetzt geschehen. Schafft es Raum und Luft und Licht, aber Frankreich dankte nicht. Bautest für die Arbeit Seele und, dass ich es hier erzähle, würdigtest mit hellem Blick unsere Sitten Missgeschick. Anerkanntest die Gefahren, alle schrecklichsten, furchtbaren, grausem Los, das jedem droht, jenen, ach, lebendigen Tod. Frankreich glücklich, wollte träumen von des reines Blütenbäumen, wollte Kampf und Krieg, nicht Ruh, und das Opfer, das warst du. Napoleonische Ideen werden aber doch gestehen und den Dank, der dir geziemt, ganz die Weltgeschichte rühmt. Ende von Napoleon der Dritte. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Knaben von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org. Wie du so viel Tränen weinst, ziehest fort, du lieber Freund, sehen wir uns auch wieder einst? Weit zieh ich, weit übers Meer, und ob wir uns wiedersehen, zweifle, zweifle ich gar sehr. In die Länder ziehst du hin, wo's so schön und schwül soll sein, kennst du auch die Kinder drin. Nach Amerika geht's hin, drückend heiß soll es dort sein, und ein Fremdling ich dort bin. Mach das Herz mir nicht so schwer, einstens sehen wir uns noch, ja, einstens kommst du wieder her. Lass mich schauen dir ins Gesicht, denn wenn wir uns wiedersehen, Kinder sind wir dann doch nicht. Ende von Die Knaben. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ewig lebt die Wahrheit. Von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org, von Algy Pug, Perth, Western Australia. Ewig lebt die Wahrheit, ewig lebt das Recht. Menschlichkeit ist Klarheit, hassen, das ist schlecht. Antisemitismus, aufgewühltes Meer, neueste Influenza, dauerst mich gar sehr. Antisemitismus, antibrüderlich, senkt die morsche Fahne, sie wird lächerlich. Antisemitismus, wisst ihr, wie das klingt, als wenn unter Psalmen einen Fluch man singt. Psalmen sind semitisch, Sehengebote auch, schöne Sonntagsfeier, ursemitischer Brauch. Doch die Heuchler täuschen absichtlich die Welt, meinen nicht Semiten, meinen nur ihr Geld. Wenn sie vieles hätten, geben sie dem Zar, kauften sich Gatschina, schön und wunderbar, Säulen groß und mächtig, Lapis Lazuli, dunkelblau und prächtig, sie erkaufen's nie. Ihren Reichtum aber, Schlauheit in Erdacht, Hass und Zwietracht haben Wahrheit nie gebracht. Wenge ausgenommen, darben sie gar sehr, Tausende verkümmern, eilen übers Meer. Nahrung dort zu suchen, wo noch nichts gesät, kehren jern zurücke, wo die Heimat steht. Heimat leere Städte, wo der Vater stand, eh er Blut und Leben gab fürs Vaterland. Ewig lebt die Wahrheit, ewig lebt das Recht. Menschlichkeit ist Klarheit, hassen, das ist schlecht. Antisemiten, höret meinen Rat, heilet eure Leber, gehet nach Karlsbad. Bad und Reisekosten zahlet sicher der, der euch sonst bezahlet. Doch ich weiß nicht wer. Ende von Ewig lebt die Wahrheit. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Wollte Gott von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org. Wollte Gott. Die dunkelgrünen Tannen, auf grünem Rasenland, darüber Sonnenstrahlen und Himmel ausgespannt. Die Sonne ist gesunken, die Senner gehen nach Haus, zerlumpte, bleiche Leute, sie sehen gespenstig aus. Ihr schönen grünen Tannen, ihr glänzt im Abendrot, o wollte Gott, es hinge an euren Zweigen Brot. Ende von Wollte Gott. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Stimmung von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org. Stimmung. Düster liegt die Welt mir da, wie ein ödes Meer, und der Abgrund ist so nah, und er reizt mich sehr. Drin vergessen und versenken, selbst das Schöne mit, nichts mehr fühlen, nichts mehr denken, Erde, wir sind quitt. Keine Lust ist's, keine Wonne, aber mehr als das, keinen Schatten, keine Sonne, keine Lieb, kein Hass. Denn im Nichts die Freiheit lieget, nicht Notwendigkeit, und von Ferne schon besieget, alles Muss und Leid. Düster liegt die Welt mir da, wie ein ödes Meer, aller Welten Ende ist nah, und es reizt mich sehr. Ende von Stimmung. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Sinn der Ferne von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org. Der Sinn der Ferne. Erd und Himmel rollen ineinander, nur ein einzig Sternlein blinket noch, wie ein blaues Aug in dunklen Wetter, strahlt es an dem Himmelszelte hoch. Jenes Sternlein birget ferne Welten, und den Blick erträgt dich sonnenweit. Wer rief jenen Stern und jenen Sinn der Ferne in das Leben unserer Wirklichkeit? Mast und Segel schwimmen auf dem Meere. Wer schafft dieses Ungewitter Sturm und die Schlange in den schwarzen Wolken und den kleinen roten Totenwurm? Menschet unter Würmen, steh mir Rede, armes, undankbar, verwöhntes Kind, trägt der Zufall meilenweit die Blicke, ist's nur Zufall, dass wir sterblich sind. Unser Jammer bürgt für Ewigkeiten und das offene, nimmersatte Grab, doch ein Gott erschuf den Sinn der Ferne, und wir sinken drum getrost hinab. Ende von Der Sinn der Ferne. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das Mütterlein von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org. Was siehst du, Kind, im Mondenschein? Ein Mütterlein am Wegestein, viel tausend Falten auf Stirn und Wang. Ihr scheinet, ach, so weh, so bang. Viel tausend Zähren sie leise verschluckt, das matte Haupt fast zur Erde gebuckt. O weine nicht, armes Mütterlein, es blinket so hell der Mondenschein. Die goldenen Ähren auf Berg und Tal, sie bücken und grüßen dich allzumal. Und bis auf das kleine Goldkäferlein kann alles nicht schöner und prächtiger sein. Wohl blinket so silbern der Mondenschein, doch düster und eng ist mein Kämmerlein. Für mich wächst nichts auf dem grünen Feld, dem meine Hände den Acker bestellt. Ach, freilich konnte es nicht anders sein, so seufzte das arme Mütterlein. Was siehst du, Kind, im Mondenschein? Ich sehe die grünen Hügelreihen, die goldenen Ähren auf Berg und Tal, sie grüßen und laden die Alte zum Mahl, die stirnen Händen sie mächtig sind, und Träne auf Träne zur Erde rinnt. Ende von Das Mütterlein. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Allein von Friederike Kempner, aufgenommen von LibriVox.org, von Donna Winters. Auf Baugesuden Vaterklang, auf offene Siefbein Herfenklang, in Fruchtschein bei blauer Luft, am Rhein beim Blumenduft, in Himmelsraum den Ferrerschwarm, in Himmeltraum ganz Sonderharm, in Abendrot das Tal hinab, und dann tot, allein im Grab. Ende von Am Rhein, dies aufgenommen ist in der Public Domain. Wahrheit von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org. Der Abend dämmert weich und mild, nichts stört des Schweigens Stille. Da tritt der Mond hervor aus seiner Hülle, beleuchtend ein erhabenes Bild. Die Kokospalme blüht und der Granatbaum brennt. Im frischen, menschenhohen Grase ist dies die menschliche Oase, wo man nicht Hass noch Liebe kennt? Im Schatten eines Palmenhains, im weißen Kleid mit langen Haaren, da kniet die Priesterin von 18 Jahren, bestrahlt vom Licht des Mondenscheins. Sie spricht ein wunderbar Gebet. Horch, was sie leise innig fleht. Verbann, was deine Welt entstellt. Verbann die Lüge von der Welt. Ende von Wahrheit. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die stille Träne von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org. Die Träne, ach, die Stille, nur sie brennet heiß. In ihr wohnet der Wille, dass niemand davon weiß. Dass niemand ahne, es sähe, wie sie dem Auge entquält, ein Auge in höchster Höhe, sie dennoch siehet und stillt. Nicht immer ganz, nicht immer. Oft bleibt zurück ein Schimmer, ein glänzend feuchter Glanz, wie Perlen oder Glimmer. Und trocknet sie erst ganz, winkt jäh ein Lorbeerkranz. Ende von Die stille Träne. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Hoffnungsschimmer von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org. Hoffnungsschimmer, Licht des Lebens, lösche niemals gänzlich aus. Dunkler wird's sonst in dem Herzen als im düstern Erdenschoß. Sieh, der Frühling ist dein Abbild, wenn das erste Grün ersprießt, dann die Seele, hell vor Freuden, dich in ihre Arme schließt. Lock selbst Kinder in die Weite, sei ihr Wünschen auch gering, sei's auch nur ein kleines Blümlein, dem das Aug mit Lieb anhing. Sprichst du nur, ihr werdet's finden, freudig sind sie gleich bereit. Liebe Hoffnung, täusch sie nimmer, mit den Kindern hab Mitleid. leucht auch mir voran auf Erden, leit mich bis zum Jenseits hin, zum Gestade voller Hoffnung, wo enthüllt der Hoffnung Sinn. Ende von Hoffnungsschimmer. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Mein Röselein von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org. Grüß dich Gott, mein Röselein, schön und klein und sanft du bist, wie sie so anmutig ist. Röselein, gern sehe ich dich, bleib so still und lieb und rein, bleib so ewig jung und mein. Röselein mein, o denk an mich, purpurrot und grün dein Stiel, Geist und Anmut hat sie viel. Röslein, dich, dich liebe ich, zart drück ich dich an den Mund, nehme Abschied, bleib gesund. Blättlein klein, o bleibet frisch, ihres Zweiges dunkelgrün, ach, ich muß von dannen ziehen. Röslein, nein, es war nur Scherz, ewig, ewig bleib ich dein, ewig bleibst du lieb und fein. Röselein, o grüß dich Gott, schön und frisch und mein du bist, voll mein Herz vor Freuden ist. Ende von Mein Röselein. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Fantasie von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org. Die sanften, blauen Lüfte, sie flüsterten mich ein. Mir träumte, ich sei auf Erden, ganz Mutterseelen allein. Es war so bunt und üppig, es war so frisch und grün. Ich sah zum ersten Male purpurne Rosen blühen. Ein buntes Heer von Blüten umgab das Rasenland, Vergissmeinnicht und Efeu sich um die Felsenwand. Und tief aus hohem Grase, da schauten lieblich scheu hervor die blauen Veilchen, so schüchtern und so treu. Es wiegten in den Wipfeln der hohen Palmen sich die schönsten Papageien und grüßten jubelnd mich. Mein Herz schlug laut und lauter, doch ich vernahm es nicht, denn voller Freud und Staunen sah ich ins Sonnenlicht. Sah ich zur Erde nieder, zu allen Blumen hin und fühlte wonnetrunken, dass ich so selig bin. Die frischen, jungen Rosen, die Lilien weiß und schlank, die tausend kleinen Blüten und all der Vögel sang. Sie schienen mir zu sagen, sie hätten auch ein Herz. Sie wollten mit mir fühlen und teilend Freud und Schmerz. Zwei Nachtigallen riefen einander liebend zu, und dem Gesange folgte harmonisch tiefe Ruh. Ich sah die Sonne scheiden mit trübem Angesicht. Ich wußt nicht, was es wäre, und sah ins Mondenlicht. Die Schmetterlinge flogen zu Myrtenbüschen auf. Ich blickte immer höher und sah der Sterne Lauf. Verwundert und erhoben schaut endlich ich ins Herz und fühlte drin vereinigt die Sehnsucht, Lieb und Schmerz. Da fragt ich mich ganz ernsthaft, wer schuf dies Schöne, sprich. Sprich, Seele, Herz, o sage, erschufst du selber dich? Da rauscht es in den Palmen, mich fasst ein selig Weh. Wer schuf mich und was bin ich? Wer schuf das, was ich sehe? Mein Auge hatte Tränen, vernehmlich rief's in mir. Er schuf aus Liebe alles, er schuf das Herz in dir. Gerecht ist er und weise, die Größe ist nur er, und heilig ist sein Name, er lautet ewiger. Erhebe dich, erkenne, wie er unendlich gut, doch mehr kannst du nicht wissen, du klebst an Fleisch und Blut. Du kannst das nie ergründen, was unergründlich ist, so wie du nicht ergründest, wie tief die Tiefe ist. Nur leise wehten Zweige durch blaue Frühlingsluft, des Mondes bleiche Helle schien in die Felsenkluft. Ich war bewegt und setzte mich an des Meeres Strand, sah in die Höhe und Tiefe, sah in der Wellen Brand. Gerührt und dankerglüht, rief ich, o Allmacht mein, die Gnade und Erbarmen und Liebe, sie sind dein. Ich weinte Freudentränen, schon schien das Dämmerlicht, der Tau sank auf die Palmen wie aufs Vergissmeinnicht. Da kam der Morgen wieder, vorüber war die Nacht, mich dünkt, als wenn ich schliefe, ich war erst aufgewacht. Ende von Fantasie. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ufergemälde von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org. Es heulet der Sturm, es tobet die See, es peitschen die Wellen, die See in die Höhe, es steuert ein Fahrzeug am seegrünen Strand, es steiget die Mannschaft mit Beben ans Land. Ein Weib ist dazwischen, das Kind auf dem Arm, drückt's fester und flehet, dass Gott sich erbarm. Gerettet, bewahret von göttlicher Hand, bewahrt vor dem Abgrund der Tiefe gestrandt. Am Ufer ich bete, mit Blumen geschmückt, mein Kind, es ist eisig, mein Haupt ist gebückt. Tod, Tod, sie es sagen, o Vater, o nein, du lässest nicht halt nur, gerettet uns sein. Es schloss in den Fluten die Äugelein zu, o rettender Gott, gelobet seist du. Belebe mein Kindlein, mein Herz und mein Blut, sonst wollte ich lieber hinab in die Flut. Zurück in die Tiefe, in Wassers Gewalt, wo unser Notschuss in Klüften verhallt. Das Auge sie hebet zum Himmel empor, da schlaget, horch plötzlich, ein Schrei an ihr Ohr. Ei, sieh da, das Kindlein, das Kind ist erwacht, sein Mund hat geschrien, sein Aug hat gelacht. Es sinkt in die Knie, die Mutter am Strand, und rufet ganz trunken, o sehet doch Gottes Hand. Die Männer, sie wenden, verwundert sich um, und geben das Kindlein die Runde herum. Sie heißen es jeder, willkommen am Land, und murmeln dazwischen, o sehet doch Gottes Hand. Ende von Ufergemälde. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Bunzlauer Topf von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org. Mein Rat ist, man sollte ihn füllen, den riesigen Goliath, den Hunger der Menschen zu stillen, dann wären wir alle satt. Ich rate an jeglichem Orte, es stünde solch Töpfchen stets voll mit Suppe und Brot, nicht mit Torte, das jeden ganz sättigen soll. So höret an jeglichem Hause, als Wächter es stehen soll, das Bunzlauer Töpfchen zum Schmause, und jeder erfände es voll. Dann wär manch Kerker verlassen, und alles bei fröhlichem Mut, die geizigen Sünde erblassen, und alles wär friedlich und gut. Ende von Der Bunzlauer Topf. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Meine Tränen fließen von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org. Meine Tränen fließen, brennend heiß, Gott nur weiß, was für Segnungen draus sprießen. Wenn im Innern verletzet, stolzes Herz, Seelenschmerz seine Stachel wetzet. Lasst die Tränen fließen, brennend heiß, Gott nur weiß, was für Segnungen draus sprießen. Ende von Meine Tränen fließen. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das Wunderlieb oder die Bucht in Möckelsdorf von Friederike Kempner, aufgenommen für LibriVox.org. Tief unten, zwischen Bergen, da liegt ein Fischerkahn, den lenkt das Wundermädchen, dies vielen angetan. Ihr Aug so blau und stürmisch, wie aufgeregte Flut, halb traurig und halb schaurig, still auf der Gegend ruht. Die braunen Flechten Länge, so groß wie Schilf im Fluss, drauf, sagt man, drückt die Nixe allnächtlich einen Kuss. Den Strohhut auf den Haaren, das Ruder in der Hand, so fährt sie auf und nieder, doch niemals bis ans Land. Die Tränen in den Augen der Jungfrau sind erstarrt, und ihre weißen Arme sind Marmor, kalt und hart. Den Jüngling fast Entsetzen, das Wunderliebchen sein, der Nachen samt dem Ruder, und alles ist von Stein. Es dunkelt auf den Bergen, des Fischerkahns Gestalt, samt Jüngling und samt Jungfrau, umschlingt die Tiefe bald. Das schöne Wundermädchen samt Ruder und samt Boot sind noch in Stein zu sehen, den Jüngling fand man tot. Ende von Das Wunderlieb oder die Bucht in Möckelsdorf. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ende von Gedichtsammlung 1 von Friederike Kempner.